die Temperatur. Die Musik bringt Ruhe, weil sie die Zeit erstickt. Die sehnsüchtigen Augen, der Blick, die Liebe gefunden. Als ich nicht mehr an sie glaubte, das alte Glück. Nur du, die Liebe gefunden. Als ich nicht mehr an sie glaubte, das alte Glück. Als ich nicht mehr an sie glaubte.